mächtig und in lange dächtig nehmen wir auf in unseren Siegeslauf. Trommel dröhnen mächtig und in lange dächtig nehmen wir auf in unseren Siegeslauf. Kameras, komm mit, neuen Sturm zu tarten und nicht lange warten. Es trägt uns voran, es schweißt unseren Bann. Neuen Sturm zu tarten und nicht lange warten. Es trägt uns voran, es schweißt unseren Bann. Schau zur Sonne, Kamerad, komm mit. Leiht sich Kraft für Tage, an denen man Neues wage. Für das Vaterland, Kamerad, als Schand. Leiht sich Kraft für Tage, an denen man Neues wage. Für das Vaterland, Kamerad als Stand. Mancher steht noch einsam, Kamerad, komm mit. Tritt in unsere Reihen, alleine soll's nicht sein. Halte Schritt, Kamerad, komm mit. Tritt in unsere Reihen, alleine soll's nicht sein. Halte Schritt, Kamerad, komm mit.